Good morning. Guten Morgen. I hope you're enjoying Romans 8 series in the Passion. Ich hoffe, dass du die Serie über Römer 8 in der Passion Übersetzung magst. So, look, it's so beautiful that the sentence has been spoken. Schau, es ist so schön, dass das Urteil gesprochen wurde. Remember, not the sentence against sin, but the sentence against the power of sin. Erinnere dich, nicht das Urteil gegen Sünde, sondern das Urteil gegen die Macht der Sünde. So now, let's move on to verse 4. Verse 4. Gehen wir weiter zu Römer 8, Vers 4. So now every righteous requirement of the law can be fulfilled through the anointed one living his life in us. So kann nun jede gerechte Forderung des Gesetzes durch den Gesalbten erfüllt werden, der sein Leben in uns lebt. That's a beautiful thought. Das ist ein wunderschöner Gedanke. What is the law? What's the righteous requirement of the law? Was ist die gerechte Forderung des Gesetzes? Well, there are two righteous requirements. Es gibt zwei gerechte Forderungen. Number one, it's a requirement that you obeyed. Nummer eins, es ist eine Forderung, die du befolgen musst. That's only just. Das ist nur gerecht. God puts a law there, he has the right to demand that you obey. Gott stellt ein Gesetz auf, er hat das Recht, dir zu befehlen, zu gehorchen. So, through the anointed one, through Jesus Christ, that has been fulfilled. You actually are able to obey the law if you choose. Durch den Gesalbten, durch Jesus Christus, wurde das erfüllt. Du bist fähig, dem Gesetz zu folgen, wenn du dich dafür entscheidest. Isn't that an incredible thought that you actually can live pleasing to God? Ist das nicht ein unglaublicher Gedanke, dass du tatsächlich Gott wohlgefällig leben kannst? But there is another side of that righteous inquirement. Es gibt noch eine andere Seite dieser gerechten Forderungen. And John picks it up in the first epistle to John from chapter 1 going into chapter 2. Und Johannes greift dies auf im ersten Johannesbrief Kapitel 1 bis ins Kapitel 2 hinein. Here is what John says. Johannes sagt folgendes. My beloved children, I write this to you so that you do not sin. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. See, they rewrite the righteous requirement of the law. You don't have to sin. Siehst du? Die gerechte Forderung des Gesetzes, du musst nicht sündigen. But then he says a beautiful if. Dann sagt er ein wunderschönes Falls. But if you sin. Und falls du sündigst. Nicht wenn du sündigst, falls du sündigst. What happens if you sin? Was passiert, falls du sündigst? There comes the second righteous requirement of the law. Dann kommt das zweite Forderungsgesetz. If you sin, the law demands that you get punished. As if you sin. Falls du sündigst, dann fordert das Gesetz, dass du gestraft wirst. That righteous requirement has been dealt with through Jesus Christ. Diese gerechte Forderung wurde durch Jesus Christus erledigt. So here's the double righteous requirement of the law. Hier ist die doppelte gerechte Forderung des Gesetzes. The law demands that you do it. Das Gesetz fordert, dass du es tust. So, God wants you to live the way he desires us to live. Gott möchte, dass du so lebst, wie er es von uns wünscht. He does. Das tut er. What's the new commandment in the new covenant? Was ist das neue Gebot im neuen Bund? Love. Liebe. Love the way God loves. Liebe, wie Gott liebt. You know, this endless debate and discussion whether the Ten Commandments are still for us today or not makes me kind of weary. Diese endlosen Debatten und Diskussionen, ob die 10 Gebote heute immer noch für uns gelten oder nicht, macht mich irgendwie müde. Romans 13, Vers 8 tells us that love fulfills the entire law. Römer 13, Vers 8 sagt uns, dass die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. So, do we live lawless? Leben wir ohne Gesetz? Of course that the Bible calls this the iniquity, which is an evil thing. Natürlich nicht. Die Bibel nennt dies Ungerechtigkeit, was eine üble Sache ist. So nobody who is a Christian needs to memorize even the Ten Commandments. Niemand, der Christ ist, muss auch nur die 10 Gebote auswendig lernen. I see no need. Ich sehe dafür keine Notwendigkeit. Memorize one commandment. Lerne ein Gebot auswendig. Love the way God loves. Liebe so, wie Gott liebt. Patient, kind, selfless. Geduldig, freundlich, selbstlos. It's really, really simple. Es ist wirklich ganz einfach. So, yes, you can love perfectly. Ja, du kannst perfekt lieben. Because through Jesus Christ on the cross, it's been made possible. Weil es durch Jesus Christus am Kreuz für uns möglich geworden ist. It's the first righteous requirement. Das ist die erste Forderung für Gerechtigkeit. Love. Liebe. By loving you, obey the whole law. Indem du liebst, befolgst du das ganze Gesetz. Because do you know there's a statement actually in the New King James Version is really beautiful. Weißt du, dass es in der New King James Übersetzung eine Aussage gibt, die wirklich sehr sehr schön ist? It's in the context of Romans 13 that love fulfills the whole law. Es steht im Kontext von Römer 13, dass die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. It says, for love does no harm to its neighbor. In Römer 13 Vers 10 steht, Liebe fügt dem Nächsten keinen Schaden zu. The moment I do anything that harms my neighbor, I have broken the law. It's quite. In dem Moment, in dem ich etwas tue, das meinem Nächsten schadet, habe ich das Gesetz gebrochen. Es ist ganz einfach. So the first requirement of the law, you can actually do it. Die erste Forderung des Gesetzes kannst du tatsächlich erfüllen. You can love. Du kannst lieben. But the second requirement, but what is if I messed up? Aber die zweite Forderung, was, wenn ich es vermasseln würde? Well, you have to be punished. Nun, dann musst du bestraft werden. It's what the law requires. Das ist, was das Gesetz verlangt. But Jesus took care of that too. Aber Jesus hat sich auch darum gekümmert. You know, he himself, the anointed one, has destroyed the penalty for our sins. Er selber, der Gesalbte, zerstörte die Strafe für unsere Sünden. Always remember. Erinnere dich immer daran. You take Jesus out of the equation and you're falling into religion. Wenn du Jesus aus der Gleichung nimmst, fällst du in die Religion. Jesus in the equation and you live an abundant life. Behalte Jesus in der Gleichung und du wirst ein Leben in Fülle leben. I really like how he continues this, or he finishes his argument in verse 4. Mir gefällt sehr, wie er das Argument in Vers 4 abschließt. You know, first of all, he says that it can be fulfilled through the anointed one living his life in us. Zuerst sagt er, dass es durch den Gesalbten, der sein Leben in uns lebt, erfüllt werden kann. Look at this thing here. Schau das an. You don't love for God's sake. You let Jesus love through you. Du liebst nicht um Gottes Willen, du lässt Jesus durch dich lieben. You know, he's living his life through you. Er lebt sein Leben durch dich. So look at this next statement. Schau die nächste Aussage an. And we are free to live. Und wir sind frei zu leben. Not according to our flesh, but by the dynamic power of the Holy Spirit. Nicht nach unserem Fleisch, sondern durch die dynamische Kraft des Heiligen Geistes. You're free. Du bist frei. If you want to, you can live by the dynamic power of the Holy Spirit every day and love. Wenn du willst, kannst du durch die dynamische Kraft des Heiligen Geistes jeden Tag leben und du kannst lieben. That's what Jesus did on the cross. Das hat Jesus Christus am Kreuz getan. Oh, how my heart desires for the cross to be back in the center of Christianity. Oh, wie sehr wünscht sich mein Herz, dass das Kreuz wieder im Zentrum des Christentums steht. The cross and the power of its resurrection. Das Kreuz und seine Kraft seiner Auferstehung. And the power of the Holy Spirit which lifts you above all of this so sad human way of living. Und der mächtige Heilige Geist, der dich über all diese so traurige menschliche Art zu leben erhebt. Let's continue tomorrow. Fahren wir morgen weiter.